Ho! in der Welt, da liegt das Land der Bayern, wo sich's auf der Welt am besten leben lässt. Mitten in der Welt, da liegt das Land der Bayern, und drumrum das Bisserl ist der Rest. Und drumrum das Bisserl ist der Rest. Ja, wer die Bavaria einmal im Leben sah, der blieb gern immer da. Wir, ja Freunde, glaubt es mir, es gibt nirgendwo wie hier ein so ein gutes Bier. Drum seid so gut und seht es mir. Man muss als Mensch ein Bayer sein. Mitten in der Welt, da liegt das Land der Bayern, wo sie's auf der Welt am besten leben lässt. Mitten in der Welt, da liegt das Land der Bayern, und drumrum das Bisserl ist der Rest. Und drumrum das Bisserl ist der Rest. Ja, wer die Bavaria einmal im Leben sah, der blieb gern immer da. Wir, ja Freunde, glaubt es mir, es gibt nirgendwo wie hier ein so ein gutes Bier. Drum seid so gut und seht es mir. Man muss als Mensch ein Bayer sein. Mitten in der Welt, da liegt das Land der Bayern, wo sie's auf der Welt am besten leben lässt. Mitten in der Welt, da liegt das Land der Bayern, und drumrum des Bisserl ist der Rest. Und drumrum des Bisserl ist der Rest. bisserl was fürs Herz, ein bisserl was mit Schwung und noch ein bisserl Allera, das hält uns frisch und jung. Ein bisserl was fürs Herz braucht jeder Mensch im Leben, und wenn der Mensch fürs Herz was hat, braucht er nicht wieder nehmen. Allera, oi, ei, oi, im Oberland, hollere diri ei ho, da singen wir alle miteinander, hollere diri ei ho. Da Mann, ich merk's auch jeder gleich, ob Dirndl oder Bue, wir brauchen eigentlich gar nicht viel zum Glücklichsein dazu. Ein bisserl was fürs Herz, ein bisserl was mit Schwung und noch ein bisserl hollere, das hält uns frisch und jung. Ein bisserl was fürs Herz braucht jeder Mensch im Leben, und wenn der Mensch fürs Herz was hat, braucht er nicht viel daneben. Hollere, oi, ei, oi, hollere, oi, ei, oi, hollere, hollere, oi, rieche wie ein Haar. Bei uns daheim im Oberland, hollere, diri, ei, ho. Hollere, diri, ei, ho. Doch wenn einmal die große Liebe in meinem Herzen ist, dann gibt's für mich nur einen mehr und der wird nur geküsst. Ein bisserl was fürs Herz, ein bisserl was mit Schwung und noch ein bisserl hollere, das hält uns frisch und jung. Ein bisserl was fürs Herz braucht jeder Mensch im Leben, und wenn der Mensch fürs Herz was hat, braucht er nicht viel daneben. Hollere, oi, ei, oi, thank you. Trotzdem ist das Leben schön, auch ohne Geld. Sagt der Buß, kimmer, sagt der Muss, der Handschuhe mit. Nimmer, sagt der Ding von Himmel, sagt der da ist kalt, sagt der Wald, der Schnee overfällt. Wenn's den Himmel, sagt der Buß, kimmer, sagt der Muss, der Schneid's durch mit. Nimmer, sagt der Ding im Himmel, sagt der war's a Schand, sagt der wenn's die Schneid's mit der Hand. Sagt der Wuss, kimmer, sagt der Muss, der Brotzeit mitnehmen. Sagt der Ding im Himmel, sagt der Nacht ist weit. Sagt der Kunker wird weit und breit. Wenn's den Himmel sagt er, wo's kimme, sagt er, muss der Zeitung mit. Nimmer, sagt er, denn im Himmel, sagt er, haben sie's gern, sagt er, wenn's was Neues wieder hern. Himmel hin und Himmel her, s'nauf kämmer ist schwer. Und damit es könnt gleich sein, lassen's dich nicht ein. Wenn's den Himmel sagt, er will's kämmer, sagt er, darf's keinen Anzug mit. Nimmer sagt er, denn im Himmel sagt er, brauchst kein Gewand, sagt er, fliegst im Himmel umeinander. Wenn's dem Himmel sagt, er will's kämmer, sagt er, darf's kein Mangel mit. Nimmer sagt er, denn im Himmel sagt er, brauchst kein Brunnen, sagt er, kriegst der Haken zum Spulen. Himmel hin und Himmel her, s'nauf kämmer ist schwer. Lass uns dich nicht ein. Und im Himmel sagt er dem Süßen, sagt er, tun wir alle schick grüßen, sagt er, denn im Himmel sagt er, gib mir die Hand, sagt er, ist mir freundlich zueinander. Himmel hin und Himmel her, s'nauf kämmer ist schwer. Warum fordert so stark, du je, du je, du je, an der Böse. schmischen Grenz, ja, da bläst heut der Wind. Tulie, Tulie, Tulie, Tulio, von Eisenstein her, einmal lind, einmal geschwind. Tulie, Tulie, Tulio. Fuhrleut, passt auf, wann der Wind umwart, dass euch nicht rat, dass euch nicht rat. Ja, Fuhrleut, passt auf, denn die Straßen ist eng, gegrad und gekrumm, da wirft man leicht um. An der böhmischen Grenz steht das Gasthaus zur Post. Tulie, Tulie, Tulie, Tulio. Kein Fuhrleut gern ein, weil der Schnaps nicht bekommt. Tulie, Tulie, Tulio. Dem wird seiner Tochter im Gasthaus zur Post. Tulie, Tulie, Tulie, Tulio. Schaut leer aus dem Arm, doch sie sagt immer Prost. Tulie, Tulie, Tulio. Fuhrleut, passt auf, wann der Wind umwart, dass euch nicht rat, dass euch nicht rat. Ja, Fuhrleut, passt auf, denn die Straßen ist eng, gekrot und gekrumm, da wirft man leicht um. Ja, Fuhrleut, passt auf, denn die Straßen ist eng, gekrot und gekrumm, da wirft man leicht um. Ich bin der Wirt von Stort, ich trink mein Bier allein, ja ganz allein. Wenn Oberpfarrleut kommen, tue ich mein Greim nimmer, schreibt es mei an. Wenn Oberpfarrleut kommen, tue ich mein Greim nimmer, schreibt es mei an. Feine Gäste hab ich kein, na hab ich kein. Ich bin der Wirt von Stor, feine Gäste hab ich kein, na hab ich kein. Fuhrleut und Schwärzer, Tollsknecht, Schmuser und Bauersknecht, die sind mir recht. Fuhrleut und Schwärzer, Tollsknecht, Schmuser und Bauersknecht, die sind mir recht. Ich bin der Wirt von Stor, ich bleib euch bei allein, ja ganz allein. Ich bin der Wirt von Stor, ich bleib euch bei allein, ja ganz allein. Wenn ich ein Weiberl hab, dat's das mit die Gäste dat, da wurd ich fad. Wenn ich ein Weiberl hab, dat's das mit die Gäste dat, da wurd ich fad. Thank you. Kennst du die Stadt in Tirol am grünen Inn? Dort fahren so viele Menschen immerhin. Sie liegt verträumt im Tal, im Alpenland. Und in der ganzen Welt ist sie bekannt. Das goldene Dachel, das kennen viele schon. Es ist das Wahrzeichen auch von ganz Tirol. In diese Stadt, da gehst du gerne hin, in schöne Innsbruck, dort am grünen Inn. Andreas Hofer war, ging zum Bergdiesel so viele jedes Jahr. In allen Straßen ist die Welt zu Gast, weil du, o Innsbruck, viel zu bieten hast. Auch viele Könige fühlten sich dort wohl. Selbst Kaiser Franz kam so gerne nach Tirol. In diese Stadt, da gehst du gerne hin, in schöne Innsbruck, dort am grünen Inn. Des im grünen Tal, des im schönen Alpenland. Thank you. Bella Mare, Maya, Honoko, Marine. Thank you. sein Fort und sein Stadl, Stadl, sitzt ein großmächtiger Hahn, Hahn. Und ein klein winziges Händele, Händele, gaukelten alle bei an. Und ein klein winziges Händele, Händele, gaukelten alle bei an. Mein Vater und sein Stadl, Stadl, wartet auf mich mancher Bur, Bur. Aber ich winke nur allemal, wink ihm von weitem nur zu. Aber ich winke nur allemal, wink ihm von weitem nur zu. Vieles geschehen. Doch will einer's Herz von mir schlagen hören, muss er mein Vatern erst drehen. Will einer's Herz von mir schlagen hören, muss er mein Vatern erst drehen. Hinter mein Vater und sein Stadl, Stadl, sieht man den Mond schön aufgehen. Ja, hinter mein Vater und sein Stadl, Stadl, hinter dem Stadl ist schön. Ja, hinter mein Vater und sein Stadl, Stadl, hinter dem Stadl ist schön. Thank you. sie hat viel Holz vor der Hütten. Darauf ist sie sehr stolz, da möcht sie fesch um bitten. Die Mild, sie hat viel Holz und darum bitte sehr, da muss ein starker Mann mit Axt und Säge her. Im tiefen grünen Wald, bei einer Fichte, da wohnt der Förster Franz mit seiner Nichte. Die Nichte, die mit Namen Mitzi heißt, was eigentlich noch nicht sehr viel beweist. Die Mitzi hat viel Holz vor der Hitten. Darauf ist sie sehr stolz, da möcht sie fesch um bitten. Die Mitzi hat viel Holz und darum bitte sehr, da muss ein starker Mann mit Axt und Säge her. Die Nichte ist ein Blitz, ein sauberes Madel, drum geh ich auch ins Heu mit ihr im Stadel. Bei ihr ist alles und geht alles rund. Dafür hat sie ein Dings da einen Grund. Die Mitzi hat viel Holz vor der Hütten. Darauf ist sie sehr stolz, da möcht sie fesch um bitten. Die Mitzi hat viel Holz und darum bitte sehr, da muss ein starker Mann mit Axt und Säge her. Ich spür seit langer Zeit schon was am Herzen, auch in den Muskeln hab ich manchmal Schmerzen. Und alles das kommt doch nur davon, weil ich für die Mitzi Holz hack mit dem Beil. Die Mitzi hat viel Holz vor der Hütten. Darauf ist sie sehr stolz, da möcht sie fesch um bitten. Die Mitzi hat viel Holz und darum bitte sehr, da muss ein starker Mann mit Axt und Säge her. Thank you.